Good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. So, Peter told us he's about to go. Petrus hat uns mitgeteilt, dass er bald gehen wird. Look what he says in verse 15. Schau, was er in Vers 15 sagt. Indeed, I'm passionate to share these things with you. Es ist mir in der Tat ein Herzensanliegen, diese Dinge mit euch zu teilen. So that you will always remember them after my exodus from this life. Damit ihr euch nach meinem Abschied aus diesem Leben immer daran erinnert. He's so down to earth. Er ist so bodenständig. It's like, guys, I am so passionate to share this because after I'm gone, you still need to remember them. Er sagt, Leute, ich bin so leidenschaftlich, das mit euch zu teilen, weil ihr euch daran erinnern müsst, wenn ich nicht mehr bin. I wonder if Peter ever imagined Ich frage mich, ob Petrus sich jemals vorgestellt hat, that almost 2000 years after his exodus, we're still reading the stuff he wrote. dass fast 2000 Jahre nach seinem Ableben wir immer noch das lesen, was er geschrieben hat. He said he's passionate to share those things with only that group of people. Er sagte, er wolle diese Dinge leidenschaftlich gerne nur mit dieser Gruppe von Menschen teilen. I wonder if right now, while I'm teaching, Ich frage mich, ob gerade jetzt, während ich lehre, Peter, who is watching from the cloud of witnesses, Petrus, der aus der Wolke der Zeugen zusieht, is excited and thinks, my goodness, I'm so glad I wrote them. aufgeregt ist und denkt, meine Güte, ich bin so froh, dass ich das geschrieben habe. He thought just a few people would be impacted, but millions and hundreds of millions of people are impacted. Er dachte, dass nur ein paar Menschen beeinflusst werden würden, aber Millionen und Hunderte von Millionen Menschen sind davon beeinflusst. It was his passion. Das war seine Leidenschaft. I was thinking today. Ich habe heute über Folgendes nachgedacht. If you would go today, Wenn du heute gehen würdest, if your exodus would be today, wenn dein Abgang heute wäre, could you sincerely from all of your heart say könntest du dann aufrichtig und von ganzem Herzen sagen, that you've left something behind that is going to be impacting for generations? dass du etwas hinterlassen hast, das für Generationen von Bedeutung sein wird? I think every Christian is supposed to. Ich denke, das sollte jeder Christ tun. Peter said, after my departure, these things still have to be with them. Petrus sagt, nach meinem Weggang müssen diese Dinge weiterhin bei euch sein. I always find it extremely sad when Christians live short-sighted. Ich finde es immer sehr traurig, wenn Christen kurzfristig leben. They only see themselves and their little happy lives, maybe their immediate family. Sie sehen nur sich selbst und ihr kleines glückliches Leben, vielleicht ihre engste Familie, Their success. ihren Erfolg. You have to remember that you have to live your life in such a way Du musst dich daran erinnern, dass du dein Leben so führen musst, that after your exodus, it is still continually impacting other lives. dass es auch nach deinem Ableben das Leben anderer Menschen beeinflusst. So position yourself. Positioniere dich also. Say, Jesus, I don't want to live my life just for myself. Sag, Jesus, ich will mein Leben nicht nur für mich selbst leben. So, Lord, I want to give my life, live my life in a way that after I'm long gone, it's still impacting others. Herr, ich will mein Leben so geben und leben, dass es auch dann noch Auswirkungen auf andere hat, wenn ich schon lange weg bin. Verse 16. Vers 16. We were not retelling some masterfully crafted legend when we informed you of the power and appearing of our Lord Jesus Christ. Wir haben nicht irgendeine meisterhafte Fabel nacherzählt, als wir euch von der Kraft und dem Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus berichteten. I believe what he's talking about this here. Ich denke, Petrus spricht hier About his time when he walked the earth with Jesus. von der Zeit, als er mit Jesus auf der Erde wandelte. You will see this from the context. Das siehst du aus dem Kontext. So look, Peter is trying to convince us here with his own beautiful words. Schau, Petrus versucht, uns mit seinen eigenen schönen Worten davon zu überzeugen, that what we were telling you was not just a nice, beautiful, clever, made-up story. dass das, was er erzählt, nicht nur eine schöne, clevere, erfundene Geschichte ist. And he especially says of the power and appearing of our Lord Jesus Christ. Er schreibt ausdrücklich von der Kraft und dem Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus. What a different Peter. Welch ein anderer Petrus! When he actually walked with Jesus, he was constantly full of unbelief. Als er noch zusammen mit Jesus unterwegs war, war er ständig voller Unglauben. He was doubting so many things that Jesus said. Er zweifelte an so vielen Dingen, die Jesus sagte. Jesus said, "Come on and walk on the water," and he started to believe, but then he doubted. Jesus sagte, "Komm und geh auf dem Wasser." Petrus begann zu glauben, doch dann zweifelte er. The life of Peter walking with Jesus was a lot of doubting. Das Leben von Petrus, als er mit Jesus unterwegs war, bestand aus vielen Zweifeln. A lot of egocentric, you know, selfishness. Viel egozentrik und Selbstsucht. He wanted to know how he could be the greatest in the kingdom, not being even thinking that Jesus is the greatest in the kingdom. Er wollte wissen, wie er der Größte im Reich Gottes sein könnte und dachte nicht einmal daran, dass Jesus der Größte im Reich Gottes ist. So obviously after his life with Jesus on earth. Offensichtlich nach seinem Leben mit Jesus auf der Erde. Everything changed because he told his people about the power of Jesus Christ. Änderte sich alles, denn er erzählt diesen Menschen von der Kraft Jesu Christi. So now suddenly, I wonder if suddenly now he sees a different Jesus than he actually saw while Jesus walked with him. Ich frage mich, ob Petrus nun plötzlich einen anderen Jesus sieht als den, den er gesehen hat, als Jesus mit ihm unterwegs war. Do you remember? Erinnerst du dich? When Peter said that you were the Son of the Living God. Als Petrus sagte, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. This was not actually what Peter understood. Das hatte Petrus nicht selbst erkannt. Because we know that Jesus himself said, "Flesh and blood has not revealed this to you, Peter. This does not come from you." Denn wir wissen, dass Jesus selbst gesagt hat, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, Petrus. Das kommt nicht von dir. So Peter did not see the glory and the magnificence of Jesus while he walked with him. Petrus sah also nicht die Herrlichkeit und die Großartigkeit Jesu, als er mit ihm zusammen unterwegs war. Well, actually, let's say he saw it, but he didn't recognize. Sagen wir lieber, er sah die Herrlichkeit und die Großartigkeit Jesu, aber er erkannte sie nicht. Only later he understood it. Erst später verstand er das. So now Peter is going back to when he walked the earth with Jesus. Jetzt kommt Petrus auf die Zeit zurück, als er mit Jesus auf der Erde unterwegs war. And he says, "Remember when I talked about all the incredible glory and power." Und er sagt, erinnert ihr euch daran, als ich euch von all der unsagbaren Herrlichkeit und Kraft erzählt habe? Look what he says. Schau, was er sagt. He says, it was unveiled before our very eyes. Sie wurde vor unseren Augen enthüllt. I find this interesting and I'll tell you why. Ich finde das interessant und ich sage dir warum. Because even though Peter is talking about a certain moment in history walking with Jesus, denn obwohl Petrus über einen bestimmten Zeitpunkt der Geschichte spricht, als er mit Jesus zusammen unterwegs war, he didn't really see it while he walked with Jesus. Hat er es eigentlich nicht gesehen, als er noch mit Jesus unterwegs war. But his eyes only opened later. Seine Augen gingen erst später auf. Isn't this a lesson for us to learn? Ist das nicht eine Lektion, die wir lernen sollten? How many, many times we are in a certain moment and we don't even perceive what's going on. So oft durchleben wir einen bestimmten Moment und nehmen gar nicht wahr, was vor sich geht, was geschieht. And then later our eyes open. Erst später gehen uns die Augen auf. And we remember. Dann erinnern wir uns. I remember a dead in that moment. Yes, that's what God said. Oh, ich erinnere mich an diesen und jenen Moment. Ja, das hat Gott damals gesagt. I didn't understand that. Now I understand. Damals hatte ich es nicht verstanden. Jetzt verstehe ich es. Tomorrow I'll continue. Morgen mache ich weiter.